1, 2, 3, 4. Ihr habt bestimmt gerade was Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Ihr seid bestimmt damit beschäftigt, euer Hirn völlig zu zerstören. Doch diesmal ist es ernst, diesmal ist es wichtig. Pass schön auf, fahrt vorsichtig. Vorsichtig. Ihr sitzt bestimmt den ganzen Tag vom Bildschirm und surft durchs Internet. Ihr sucht doch immer nach dem preisgünstigsten Anbieter von Kinderfett. Doch dieses Mal sind Lichterketten einfach nicht genug. Ich bitte euch, seid so gut. Und rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Und die Welt sind mir auf. Ihr sagt euch sicher, was ist bloß mit dir zu los? Werden die jetzt plötzlich auch Ökos? Haben die lange Haare, leben die auf dem Bauernhof? Sind die doof, sind die doof, sind die doof, doof, doof? Nein, hier geht es um viel mehr. Wale sind die größten Sympathieträger. Yeah! Oh yeah! Ja, hier geht es ums Prinzip. Wir haben Wale, wir haben Wale einfach lieb. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Paul ist tot, kein Freispiel drin. Rettet die Wale. Die Wale. Die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. I got direction. Hurra! Wenn the Welt us hält, then we all have a big party together. And we dance in the moonshine on the grass with no feet on our feet. No shoes on our feet, no feet in the shoes. You know what I mean. Speaks the language of mine. Like me. Hi, Glover. Das war gut. Nur genug. Next song. Ja. Also schlafen wir.